Gut, Aufnahme läuft, damit ist das erledigt. Gut, dann nochmal herzlich willkommen auch für die Aufnahme. Und ich gebe direkt an Sekor weiter, weil wegen letzte Woche. Ja, wie du gerade erwähnt hast, ist das Datum heute tatsächlich durchaus was Besonderes, weil denkbar ist, dass heute eine ganze Reihe Leute irgendwie die goldene Hochzeit oder nach 50 Jahren feiern, die nämlich am 6.6.66 geheiratet haben. Wenn das ein ähnlicher Hype war wie der 8.8.88, sollten da durchaus ein paar Leute zusammengekommen sein, falls sie so lange durchgehalten haben. Aber zurück zu den Piraten. Nein, nicht zurück zu den Piraten, sondern zu mir. Ich habe das vergangene Wochenende genutzt, um das zwischendurch wirklich schöne Wetter, also zwischen den Gewittern, zu genießen, ein bisschen Freizeit zu haben, aber nebenbei mir noch Gedanken dazu gemacht, wie wir die Marina Kassel bestreiten, also das, was ich dazu dort sagen und transportieren möchte. Und was war noch? Ja, so das übliche, der übliche Kleinkram. Aber jetzt nichts, was die Welt bewegt. Deswegen bin ich an dieser Stelle erstmal auch schon wieder fertig und gucke, was noch kommt. Ja, danke dir, Astrid. Ja, neben den vielen Hochzeitstagen und, wie es im Pad steht, dem schwedischen Nationalfeiertag, ist heute übrigens auch der Sehbehindertentag. Das ist eine Sache, die wir als Menschen, die im Web zu Hause sind, vielleicht auch mal ein bisschen auf dem Schirm haben sollten, weil ja da doch so einiges zu beachten ist. Ich predige momentan beruflich sehr häufig Barrierefreiheit. Gut, dann zum Piratigen. Ich habe mich orgamäßig um die Marina Kassel gekümmert. Die Einladungen sind jetzt also raus an die Vorstände und an die Fraktionen. Und jetzt steht soweit auch schon das Programm. Es nimmt also Formen an und wird, glaube ich, ganz hübsch werden. Ansonsten habe ich das Übliche gemacht, also ein bisschen Verwaltungskram. Alles klar. Und last not least, Hermi. Ja, guten Abend zusammen. Was habe ich eigentlich gemacht? Das ist eine gute Frage. Irgendwie so normales Tagesgeschäft irgendwie plus dies und das und irgendwie ein paar Pets unterwegs und Dinge gesammelt. Kann ich jetzt lustigerweise gar nicht spontan sagen, aber da war ja was mit CRM und Gedöns und ja. Also eigentlich nichts Besonderes. Alles klar. Na, dann schauen wir doch direkt mal weiter. Wenn es von euch von dieser Seite keine Neuigkeiten mehr gibt, gibt es dann von Seiten des Plenums Neuigkeiten? Oder Fragen, sollte ich vielmehr sagen? Obwohl das sich mit den Neuigkeiten ja auch ganz interessant wäre. Ich fand da ja Christophs Frage letzte Woche sehr interessant, aller, was hat denn die Basis getan in der letzten Woche? Also falls jemand was Berichtenswertes über die letzte Woche hat, was die Bundesfrauen nicht abgedeckt haben, dann fühlt euch natürlich frei, von irgendwelchen Landesparteitagen oder Tagungen oder sonst was zu berichten, wo ihr vielleicht letztes Wochenende wart. Ich weiß nicht, war letztes Wochenende im Landesparteitag? Wenn wir schon beim Thema Landesparteitage sind, weiß jemand was über die nächsten? Oh ja, da kann ich sogar mit dienen. Und zwar haben wir im wunderschönen Kerpen, das ist da, wo ich wohne, demnächst einen Landesparteitag in NRW. Und zwar am 25. und 26. Ja, also wenn der steht schon im Kalender. Sehr gut. Wenn viele Leute kommen, freue ich mich natürlich ganz besonders, weil dann muss ich nicht weit fahren und ich muss nicht in einem Hotelbett oder auf einer Couch oder so pennen, sondern ich kann ganz gemütlich nach Hause torkeln, nachdem man zusammen einen Gin Tonic oder was auch immer genossen hat. Okay, also nochmal, weil ich dich unterbrochen habe, das Datum bitte, entschuldige bitte. Also, 25. und 26.06. Also quasi in 3 Wochen. Alles klar. Zeitgleich am 25. findet auch in Brandenburg ein Landesparteitag statt, um das noch hinzuzufügen. Und jetzt wäre die Frage an die Anwesenden, weist jemand noch weitere LPTs, wenn wir gerade schon bei der Terminplanung sind? Der Landesparteitag Bayern, aber der ist noch ein ganzes Eck hin, der ist im November erst. Ja, am 6.11. glaube ich. 4. bis 6.11. richtig. Wobei da bereits dann auch schon die Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl auf dem Programm steht. Aber du hast recht, das ist tatsächlich noch eine Weile hin. Ich glaube, das für mich liegt da noch ein kompletter akademischer Grad dazwischen. Aber gut, lassen wir das. Carsten, Mensch, Carsten, erzähl du doch nochmal was, was die letzte Woche los war. Guten Abend. Ja, was war denn die letzte Woche los? Was haben wir gemacht? Bufo-Sprechstunde hatten wir. Wir hatten Vorstandssitzung. Ich hatte eine Aufstellungsversammlung in Hannover. Wir basteln an der Vorbereitung für die Kommunalwahl 2016. Ja, und damit war die Woche eigentlich auch schon wieder recht gut ausgefüllt neben Arbeit und Eisessen mit Nele. Sag an, auch das schöne Wetter genossen. Ja, selbstverständlich. Mir war auch nicht viel los. Es war warm. Aber auch nicht durchgehend, oder? Ja, zwischendurch war irgendwie Wasser im Keller, aber das habe ich dann irgendwie... Es war warmes Wasser, das habe ich dann einfach positiv gesehen. Na dann. Das ist der Nachteil, wenn man direkt an der Donau wohnt. Das ist wohl wahr. Aber ich glaube, da hat es hier einige noch deutlich schlimmer getroffen. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ja quasi mein Heimatbezirk Niederbayern gewesen, den es da mit dem Katastrophenalarm voll erwischt hat. Also das ist nicht weit weg von meinen Familienursprüngen und da, wo ich auch gerade eben bin. Aber sag mal, hat heute wirklich keiner Fragen oder ähnlichen Kram? Wir reden hier im wahrsten Sinne des Wortes jetzt über das Wetter mit dem Bundesvorstand. Ich meine, ich finde das toll, aber ich will ja nicht derjenige sein, der der Basis die Sprechzeit klaut. Michael, Mensch, endlich. Ja, also wir hatten ja am Wochenende nebst vielem anderen auch eine Volksabstimmung in der Schweiz zum BGE, was gescheitert ist, aber über 20% haben dem zugestimmt, also immerhin. Und es war nach meiner Einschätzung jetzt auch nicht wirklich taktisch klug, da mit einem substitutiven Modell dort in diese Kampagne reinzugehen. Aber unabhängig jetzt davon, 20% ist natürlich eine ganze Menge und ich glaube auch, dass die Situation in Deutschland der in der Schweiz in etwa vergleichbar ist. Sprich, würde man das hier abstimmen, wäre das Ergebnis wahrscheinlich so plus minus ein bisschen auch dasselbe. Könnte das vielleicht eine Idee sein, auch das Thema BGE wieder stärker zu gewichten, um neben unseren klassischen Kernthemen da auch ein zweites Standbein zu haben? Und wir müssen ja nicht unbedingt 50% haben, die kriegen wir eh nicht. Aber wenn von diesen Befürwortern auch nur jeder Vierte uns deswegen wählt, kämen wir ja doch sehr stabil über die 5%-Hürde, oder? Also in meiner Wahrnehmung ist das Thema BGE bei uns in der Partei ja schon immer sehr stark und sehr gut besetzt. Also ich erinnere da nur an unsere ganzen Sozialpiraten, die da sehr eifrig unterwegs sind. Wir hatten erst vor kurzem eine Themenwoche zum Thema BGE, wo wir auch in der Landtagsfraktion in NRW eine größere Veranstaltung hatten, eine Diskussion mit Leuten auch außerhalb der Partei von verschiedenen Initiativen und so weiter und so fort. Also das Thema BGE ist bei uns, um mich nochmal zu wiederholen, seit jeher sehr stark besetzt. Ich finde das auch klasse, dass allein durch die Tatsache, dass es diese Abstimmung in der Schweiz gab, das Thema überhaupt mal irgendwie in die Öffentlichkeit gerückt ist. Also mich haben schon Leute angesprochen, auch schon vor ein paar Wochen, was es denn mit diesem BGE auf sich hat. Da gab es auch mal einen Artikel im Fokus und ich habe da was gelesen und so weiter. Ach, und ihr Piraten, ihr seid da auch irgendwie. Aha, das ist ja interessant. Also so langsam merken die Leute, dass es vielleicht doch noch die eine oder andere Alternative zu Hartz IV gibt. Und das finde ich eigentlich sehr gut. So, aber ich ein Monolog. Monologe sind ja völlig okay. Das probiere ich auch ab und an. Aber da Michael gerade da war und wahrscheinlich auch noch zuhört, was mich irritiert hat an dem Ergebnis, war, dass es ja kürzlich irgendwie eine mehr oder weniger repräsentative Umfrage europaweit gegeben hat. Und da war es, wenn ich mich nicht alles täuscht, so, dass 2/3 einem BGE zustimmen würden. Warum ist dann in der Schweiz, wenn es tatsächlich um eine wirkliche Umsetzung des Konzepts geht, plötzlich nur noch 20% dafür? Also wo kommt die große Diskrepanz der Zustimmung her? Ich würde persönlich behaupten, dass es an der Höhe liegt, weil ich habe heute was drüber gelesen, dass es da um einen monatlichen Betrag von 2.500 Franken pro Person ging. Ich bin mir jetzt über den Wechselkurs nicht sicher, aber ich glaube, das liegt doch nochmal maßgeblich über dieser Zahl von, ich glaube, 1.000 Euro im Monat, die ich von BGE-Aktivisten hier in Deutschland immer wieder höre. Also vielleicht war es schlicht die Höhe, die an der Stelle den konkreten Vorschlag ein bisschen geschadet hat. Aber das war nur, also ich kenne den Wechselkurs nicht genau, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Also nach Wechselkurs, ich habe heute eine Zahl von 2.200 Euro, wobei man natürlich sagen muss, dass das Preisniveau in der Schweiz auch ein anderes ist, aber unabhängig davon haben die da relativ gut zugelangt. Was meiner Meinung, ich kann natürlich den Schweizer nicht in die Köpfe reinschauen. Von daher ist jetzt hier alles, was ich sage, pure Spekulation, das vorweggeschickt. Was die dort vertreten haben, also sie haben nicht da auf einem konkreten Modell diese Volksabstimmung gemacht, aber auf Nachfrage haben sie dort immer eben diese Zahl genannt. Und das war substitutiv. Kennt jetzt nicht jeder so den Unterschied zwischen additiven und substitutiven Grundeinkommen. Beim additiven Grundeinkommen kriegst du das, was du so normalerweise verdienst, also Arbeitsentgelt oder Rente, und das BGE zusätzlich dazu. Das heißt, je mehr du arbeitest oder je höher dein Verdienst ist, desto höher ist auch dein Einkommen. Beim substitutiven Grundeinkommen wird dir das erst einmal komplett gegengerechnet. Das heißt, bleiben wir bei diesen 2.200 Euro, wenn du also zum Beispiel 2.000 Euro verdienst, kriegst du halt ein Grundeinkommen 200 drauf oder umgekehrt gerechnet kriegst du 2.200 Grundeinkommen, alles was du verdient hast, musst du abgeben. Das ist natürlich dann nicht besonders attraktiv für die einzelnen Leute. Und ich nehme an, mit einem vernünftigeren Konzept, auch in einer deutlich realistischeren Höhe, wäre die Zustimmung auch noch ein gutes Stückchen höher gewesen. Gut, aber wie gesagt, reine Spekulation. Wobei bei dem Modell, das die Schweizer gewählt haben, ja die Höhe sich sehr schnell relativiert, weil ja eben nicht jeder 2.500 Schweizer Franken bekommt, sondern eben nur das Einkommen dahin aufgestockt wird, wenn er eben drunter liegt. Und demzufolge wäre es wahrscheinlich von der Finanzierbarkeit und damit auch von der Höhe gar nicht mal so das Abschreckende gewesen. Michael, andere Frage, hast du die Halle schon gesehen? Ja, wir waren, wie heißt in dem Fall Birgit und ich und auch der UKW ist noch dazugekommen, also unser Teamleiter Aufbau. Wir waren am Freitag in Wolfenbüttel, das schaut sehr gut aus. Wir warten jetzt auf ein konkretes Angebot, was leider wahrscheinlich auch nicht groß verhandelt werden kann, weil die dort von der Gemeinde eine feste Preisordnung haben. Und wir können jetzt noch entscheiden, wollen wir diesen Raum zusätzlich oder nicht? Wollen wir die Tonanlage, hängen wir selber Boxen auf und so weiter? Das sind so die Freiheitsgrade, die wir da noch haben. Aber insgesamt macht die Halle einen sehr guten Eindruck. Und ja, dann hoffen wir mal wieder, dass es ein ebenso guter Parteitag wird. Gibt es dort wieder ähnlich wie beim Parteitag in Würzburg einen Vorraum, wo wir Platz haben für P-Shop-Infostand und so weiter? Wir haben ein sehr großes Foyer. Das werden wir teilweise für die Akkreditierung brauchen, teilweise für die Verpflegung. Aber es bleibt, also den P-Shop kriegen wir mit üblichem Standgröße auf jeden Fall dort unter. Okay, und dann war die Internetverbindung zu Ende und ein weiteres Mal hoffe ich, dass niemand auf die Idee kommt, lebenshaltende Systeme von einer Internetverbindung abhängig zu machen. Oder bin ich der Einzige, bei dem Michael weg ist? Nee, ist Flatliner. Bei mir auch. Michael, du bist nicht mehr wirklich zu hören. Ja, muss ich Geld nachwerfen? Ja. wenn du keine Flatrate hast, anscheinend ja. Nee, jemand hat mich gerade auf dem Handy angerufen. Ist jetzt wieder besser? Definitiv. Ja, also das lag wohl am Anruf. Ich bin halt mal wieder über Handy im Netz. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dort Platz und P-Shop kann da auf jeden Fall aufbauen und sonst ein paar AGs oder wer auch immer Interesse hat auch. Okay, alles klar, danke dir. So, Leute, was gibt's noch? Ich wollte gerade auch schon sagen, wenn jetzt heute gar so wenig Interesse da ist und offensichtlich alle vor Hitze lethargisch irgendwo unter dem Baum flacken, dann sagen wir einfach, ich mache das mit der geschlossenen Rednerliste um 21.18 Uhr. Das sind bei mir jetzt noch 2 Minuten. Wenn so lange keiner was findet, was es zu berichten wert ist, dann können wir sie auch bleiben lassen. Aber damit hat sich das erledigt, weil der PR da ist. Hi. Ich habe heute gesehen, dass die Piraten Nürnberg, die Juppies, gegangen sind. Anscheinend Richtung Linkspartei. Mit einem Abschiedspost. Hat der Vorstand das mitbekommen? Und wenn ja, gibt es da eine Meinung zu den unterschiedlichen Punkten, die dort aufgeführt sind? Ja, der Vorstand hat das mitbekommen. Der Vorstand hat eine Meinung. Wir sehen einzelne Punkte der aufgeführten Kritik als aus Sicht der Juppies nachvollziehbar, andere nicht. Wir kennen auch, ich rede schon von wir, jetzt fängt's an. Also ich kenne auch die Diskussion um Ordnung und Sauberkeit in dieser Geschäftsstelle. Das ist ein ewiges eine ewige Auseinandersetzung zwischen den Juppies und denen, die dort regelmäßig sauber machen gewesen. Demzufolge kann ich die Entscheidung des Vorstands nachvollziehen. Und dass Leute, denen man sagt, euer Dreck geht mir auf den Bäcker und ihr kommt hier nicht mehr rein, dann beleidigt sind und woanders hingehen, ist jetzt keine neue Erkenntnis. Dass die bei uns am meisten stänkern, dann zu den Linken gehen, ist etwas, was mir für die Linke inzwischen fast ein bisschen leid tut. Könntest du noch ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Punkte eingehen, wenn du sagst, dass einige davon ihr ja versteht und vielleicht auch als Ansporn seht, da was zu ändern? Nein. Und andere, die ihr halt eben gar nicht so übereinstimmt mit? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich diese Punkte verstehe, sondern ich habe gesagt, dass ich die Punkte aus Sicht der Juppies nachvollziehen kann. Zum Beispiel, dass wir zu wenig Fantasie haben oder dass wir, was war's? Nein, ich habe keine Ahnung. Utopisch genug. Ja, genau. Also ja, kann ich alles nachvollziehen, wenn man wie die Juppies eine sehr, sehr progressiv organisierte, nein, progressiv eingestellte Organisation ist, dann will man vielleicht das eine oder andere deutlich anders sehen wir. Aber das ist deren Entscheidung und es ist müßig, bei Nicht-Anwesenden über ihre Haltung und Gründe für eine Entscheidung zu diskutieren. Also ich kann es nachvollziehen, ich kenne beide Seiten und ich glaube, es ist halt an der Stelle dann irgendwann auch das Beste, wenn man sagt, okay, dann lässt man es. Zu Zum anderen haben wir da ja, wenn ich jetzt weitermachen kann, ich sehe jetzt keinen anderen, der jetzt möchte, aber zum anderen lassen die halt eine Lücke hinter sich, weil, was ich mitbekommen habe, waren die doch sehr aktiv, was also aktives Campaigning, Aktionen, sichtbare politische Arbeit angeht. In die Richtung, haben wir da irgendwelche Überlegungen, um auch halt, um da ein Substitut zu finden, beziehungsweise die aktivistische Arbeit in der Partei ein wenig zu fördern? Also da würde ich gerne mal ganz kurz drauf eingehen. Wir reden jetzt hier, glaube ich, von den Jupis in Nürnberg, richtig? Genau. Ja. Okay, ich bin aus NRW, aus Kerpen, bin im BUFO und sorry, ich habe aber mit aktiven Gruppen in Nürnberg nun mal so gar nichts am Hut. Ich habe auch keine Ahnung, was da los war. Da jetzt eine Antwort drauf zu geben, wie wir in Nürnberg die Aktiven aufpäppeln, sorry, keine Ahnung, dann gucke ich lieber, dass ich die Aktiven hier vor Ort aufpäpple. Also wenn wir jetzt ganz spezifisch auf einzelne Kreise eingehen möchten. Richtig, ich finde auch, es ist nicht unbedingt Aufgabe des Bundesvorstandes, sich dann darum zu kümmern. Es sei denn, der Kreisverband Nürnberg, der Bezirksverband Mittelfranken oder der Landesverband Bayern käme und bäte uns um Hilfe. Das sehe ich allerdings auch nicht, dass die Unterstützung brauchen. Ich bin ja nun mal aus der Gegend und habe die Nummer relativ live mitgekriegt. Es wird sicherlich auch weiterhin aktive politische Arbeit in und um Nürnberg geben, auch hier in der Gegend. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, da werden wir keine Probleme bekommen. Von wie vielen Personen reden wir denn da eigentlich? Entschuldigung, nochmal, Herr Mick. Von wie vielen Personen reden wir denn da eigentlich? Eine Handvoll. Ich möchte vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen, dass die in Mittelfranken und speziell in Nürnberg aktiven Piraten durchaus Aktionen und auffällige und nachhaltige Arbeit leisten. Wir haben dort jemanden im Stadtrat sitzen, über den regelmäßig berichtet wird. Das heißt, es ist jetzt nicht so, und das ist an der Stelle wichtig zu betonen, dass dadurch, dass die Jupis gehen, der Bezirksverband Mittelfranken endgültig stirbt, sondern mei, es sind halt jetzt ein paar weniger, die da mitgewerkelt haben, aber nicht selten eben auch für Zwist gesorgt haben. Und demzufolge ist, wie es ist. Und ich glaube, mehr macht an der Stelle zu diskutieren über dieses Thema keinen Sinn. Die Frage war durchaus auf den Bund gemünzt, weil es ist ja ein sehr sichtbares Beispiel, aber ein Beispiel, was sich halt immer wieder in der Partei wiederholt, dass halt eben Leute, die, sagen wir mal, jung, progressiv und aktivistisch unterwegs sind, sich nicht zu Hause fühlen. Die Frage an den BUFO ist nicht, ob das jetzt in dem einen Fall so war, sondern ob das grundsätzlich auch vom Bundesvorstand eine Richtung ist, wo er sagt, nee, die Leute wollen wir nicht, wir wollen keine jungen Aktivisten, sondern wir wollen hier, sagen wir mal, ernsthafte Politik machen, und da kann man die nicht gebrauchen, da stören die nur. Darf ich dich ganz kurz ehrlich fragen? Darf ich dich Nein, kurz fragen? Stopp, Carsten, da, eine Sekunde. Bitte. Dann mach. Okay, ganz ehrlich, Danny, ich habe keinen Bock, diese Diskussion weiterzuführen, und zwar so lange, bis ich irgendeinen Satz von mir gebe, den man herausgelöst aus der gesamten Diskussion dann wieder eine Woche lang benutzen kann, um mich auf Twitter damit zu nerven. Die Diskussion an dieser Stelle ist für mich erledigt. Ich habe gesagt, was ich zu diesem einzelnen Fall zu sagen habe, und daraus auf etwas Generelles zu schließen, halte ich für Unsinn. So, Carsten, jetzt. Nö, ist schon alles gesagt, danke. Also siehst du einen steigenden Altersdurchschnitt in der Partei nicht als Problem? Danny, wie oft sollen wir dir eigentlich Fragen noch beantworten? Jetzt mal ganz im Ernst, Seko hat dir eben gesagt, dass das jetzt wirklich keinen Zopf mehr hat und dass wir diese Diskussion so nicht weiterführen möchten. Wie oft müssen wir das eigentlich sagen? Jetzt mal im Ernst. Ja, weißt du, Danny, bei dir hat man immer so das Gefühl, dass du ständig und permanent versuchst, einem am Nasenring durch die Manege zu ziehen, um, wie Seko schon sagte, irgendwas zu finden, mit dem man dann irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen erst recht draufhauen kann. Und das ist einfach keine schöne Art und so habe ich eigentlich auch keine Lust, irgendwie mit jemandem konstruktiv über Dinge zu sprechen. Wir können gerne jederzeit mal in Ruhe über Dinge diskutieren, aber die Art und Weise, finde ich halt, bringt uns irgendwie allesamt nicht weiter. Im Zweifel stelle ich halt nur Fragen und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die beantwortet oder eben nicht. Im Zweifel können wir auch sagen, wir beenden an dieser Stelle die Diskussion. Ganz ehrlich, Danny, nein, so tatsächlich nicht mehr. Ich habe mir im Verlauf der letzten oder war es die vorletzte Woche anhören dürfen, dass wir ja so entsetzlich arrogant wären und dich immer so furchtbar abbügeln würden. Hermi hat gerade eben sehr gut beschrieben, wie sich das, was du da machst, anfühlt. Ich habe ehrlich gesagt auch den Eindruck, dass du deine Fragen stellst und dass du sie so stellst, wie du sie stellst. Sie sind nämlich zum Teil schon böse suggestiv. Einfach um uns vorzuführen und um dann entweder du oder andere auf Twitter sagen zu können, guckt mal, der Bufo, die sind doch alle doof. Und ganz ehrlich, dafür mache ich das hier nicht. Wir sind hier, um Fragen der Parteibasis zu beantworten, und zwar ernsthafte Fragen und konstruktive Fragen. Wir wollen hier ein konstruktives Gespräch führen. Und das, was du machst, ist schlicht und ergreifend destruktiv und es geht uns ernsthaft auf die Nerven. Okay, ich hätte einen Vorschlag. Geoffrey, wir haben noch zwei weitere Leute hier am Rednermikro. Vielleicht die Fragen, eine konstruktive Basis haben. Ich wollte euch nicht unterbrechen, aber ich wollte gerade eben jetzt sagen, wir hatten jetzt drei oder vier Fragen von Danny, damit ist jetzt Bam Bam sowieso an der Reihe. Also ich sehe das auch so, da hat es halt böses Blut gegeben, Bernd musste gehen, Danny musste mitgehen und jetzt geht's halt hin und her und gibt Ärger irgendwie. Ich verstehe es ja auch irgendwo, ja. Ich glaube, ihm hat das echt Spaß gemacht. Aber eine Sache verstehe ich an der Sache nicht und das ist eigentlich auch die Frage, wir haben immer noch dieses SEO von der Webseite nicht und ich habe so voll den Eindruck in letzter Zeit, dass das einfach nur deswegen nicht gemacht wird, um möglichst Danny keinen Boden irgendwie gut machen zu lassen. Und die Frage, die ich eigentlich habe, ist, könnt ihr nicht mal wenigstens in dem einen Punkt dann über euren Schatten springen und dann wirklich der Webseite mal eine gescheite SEO verpassen? Das brennt richtig, ja, und das wird einfach brennen gelassen, einfach nur, weil es hier innerparteiliche Konflikte gibt. Und ich fände es total toll, wenn ihr da mal über euren Schatten springen würdet und dann halt eben nicht nur irgendwie sagen würdet, ja, wir kümmern uns drum oder so, sondern wenn das wirklich damit endet, dass die Webseite eine SEO hat, ja, das kann ja ruhig irgendjemand ganz anderes machen. Also ich meine irgendjemand, der außerhalb steht von beiden Seiten irgendwie. Wärt ihr dazu bereit? Astrid, ich glaube, das ist eine Frage für dich. Wieso? Ich habe doch damit überhaupt nichts zu tun. Also SEO ist überhaupt nicht meine Baustelle. Das sind Christos und Secor. Okay. Stopp, ganz kurz. Geoffrey. Es gibt die Unterstellung, dass wir daran schuld wären, dass die Zugriffszahlen auf die Webseite der Piratenpartei dramatisch eingebrochen sind. Diese Unterstellung habe ich in den letzten, eigentlich seit ich Vorsitzender bin, also seit fast zwei Jahren, immer und immer wieder gehört. Vor kurzem hat mir jemand eine Statistik gezeigt, wie die Suchanfragen zu Piratenpartei sich in den letzten 24 Monaten entwickelt haben. Und siehe da, das ist auch rückgängig. Das heißt, die zurückgegangenen Zugriffszahlen auf unsere Webseite liegen vielleicht gar nicht zu 100% daran, dass der Content anders gestaltet wurde oder irgendetwas umgestellt wurde, sondern liegen vielleicht einfach daran, dass die Leute ihren Wissensdurst nach Piraten möglicherweise inzwischen gestillt haben oder nicht mehr davon Kenntnis nehmen, dass wir da sind. Wie gesagt, ich werde immer wieder gefragt, euch gibt's noch. Also möglicherweise hat sich da etwas verschoben und es ist einfach nur billig und plump und und einfach zu sagen, ja, die Betreiber der Webseite sind schuld, weil die haben sie kaputt gemacht. Aber das ist etwas, was ich jetzt nicht fundiert belegen kann. Wenn mir jemand irgendwie was zeigen kann oder eine Hilfestellung geben kann, damit das Team, das die Webseite und den Content dafür produziert, bessere Zugriffszahlen haben kann, bin ich da selbstverständlich offen. Aber es sollte halt auch tatsächlich ehrlich sein und nicht einzig und allein aus dem SEKO ist doof und da muss dagegen was unternommen werden, Lager, weil das langweilt halt dann irgendwann. Ja, Entschuldigung, darf ich da nochmal was dranhängen, Geoffrey? Klar. Okay. Ich kann dir das dir wegnehmen wollen würde. Ja, okay, deswegen sage ich ja, können wir da irgendjemand Neutrales nehmen, der jetzt gar nichts damit zu tun hat, muss nicht mal Pirat sein, der einfach nur eine Webseite so optimieren kann, irgendwie sowas halt, dass wir diesen ganzen Prass da mal raus haben, weil das nervt irgendwie. Ja, wenn da sich jemand dazu bereit findet, ist das sicherlich kein Problem, mit Olaf da zu reden und dafür zu sorgen, dass da was sich in die Richtung entwickelt. Ich werde mich mal umhören, wer hier so richtig da in dem Thema drin ist. Danke. Aber ich glaube, Michael ist schon ein Job. Ich gucke jetzt gerade mal, der Michael ist immer noch da, der Bauer Jupp war zuerst da und der Thomas Matzke ist auch noch da, also erstmal Bauer Jupp. Ja, ich wollte einfach nur anmerken, dass die Vorwürfe, der Bufo ist schuld an den zurückgehenden Nutzerzahlen und so weiter, eigentlich von Beginn an immer wieder auf eine und dieselbe Quelle zurückzuführen sind. Das ist einfach so. Quasi nach jeder Bundesvorstandssitzung. Ja, kennen wir inzwischen. Macht nichts. Das halten wir aus. Guti, in dem Fall Thomas Matzka. Also, die Sache mit der Bufo ist schuld, das kennen wir von jedem Bufo, egal wer es gewesen ist. Jeder Bufo hat irgendwas verbockt, was der Partei nicht geschmeckt hat und galama bla. Was mich persönlich aber, wenn wir bei der Webseite sind, mal wirklich sehr freuen würde, ist, wenn man die Suchfunktion im Wiki irgendwie hinkriegen kann. Es kann nicht wahr sein, dass wenn man im Piraten-Wiki irgendwas sucht, dass man da googeln muss. Ich gebe dir recht. Das ist schon seit 2009 so, dass wir jedem, der uns sagt, dass er im Wiki nichts findet, den dringenden Tipp geben, Google zu benutzen. Das ist nicht wirklich schön. Ich hätte das gerne anders, aber das Wiki ist da wohl tatsächlich mit der Menge an Content überfordert. Google kann das besser. Problem ist halt, Google hat mehr finanzielle Ressourcen als der Piraten-IT. Ich glaube eher, dass das Problem in der Ursprungsinstallation hängt, weil ich selber betreibe eine Taxi-Webseite, wo ich bundesweit alle Daten von Zentralen und Taxiunternehmen so einhole. Da ist auch ganz schön was zusammen, wie die Funktion funktioniert. Das Ding ist einfach, man hat wahrscheinlich damals irgendwie beim Installieren irgendwelchen Mist gebaut. Plädiere dafür, einfach mal eine komplette Datensicherung zu machen, das Wiki komplett neu aufsetzen und dann sollte es funktionieren. Ich kann es mal an die IT weitergeben. Ich kann dir allerdings nicht versprechen, dass die das so ohne weiteres genauso sehen. Darf ich mal kurz was einwerfen? Was, klar. Okay. Es ist tatsächlich so, dass ein Wiki ja auf den, und vor allen Dingen die Suchfunktion im Wiki, ja auch auf den internen Verlinkungen basiert. Und da ist sehr viel falsch gemacht worden über die Zeit hinweg. Das Schlimme ist, dass es in diesem Wiki inzwischen so viele Seiten gibt und so viele auch weisen Seiten, also die überhaupt nicht verlinkt sind, dass das unheimlich schwer zu regeln ist. Du bräuchtest tatsächlich 3, 4, 5 echte Wikigärtner, Leute, die sich das Ding vornehmen, die Verlinkungen machen, die inneren Verknüpfungen machen, damit die Suchfunktion da wieder funktioniert. Also mit einem Backup und neu aufsetzen und neu installieren und dann die Daten so wieder reinspielen, ist keinem geholfen. Das ist tatsächlich ein mörderlicher Aufwand und da brauchst du einige Leute, die wirklich richtig viel Zeit und viel Ahnung haben. Von daher, das ist zwar traurig, aber wahr und ist so. Wäre da nicht schon mal geholfen, wenn mal die Seiten danach durchforstet werden, wer ist überhaupt noch in der Partei, hat und wer ist ausgetreten, hat aber überhaupt immer noch eine Seite bei uns, weil ich kenne aus Berlin einige Leute, die wo da immer noch ihre Seite drin zu stehen haben. Wenn man damit schon mal anfängt, das Ding aufzuräumen, dann sollte man doch schon mal ein ganzes Stück weiter sein. Ja, das macht aber mit dem Auffinden von Seiten echt den Bock durch Fett. Prinzipiell gesehen, ja klar, dass der Punkt ist, an dieser Stelle tatsächlich, dass man müsste oder jemand müsste. Wer wäre jemand und wer würde es machen? Das ist dann der Punkt. Im Moment haben wir auch die Manpower dafür nicht. Die Seiten, die da tatsächlich jetzt noch sind von Leuten, die mal Mitglied waren und jetzt eben nicht mehr Mitglied sind, sind im Verhältnis zum tatsächlichen Content relativ wenig. Und an der Stelle ist auch nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich, dass da Wikigärtner drüber müssen und sich das ganze Ding von vorne bis hinten mal vornehmen. Da kommt mal die alte Idee, die wir in Berlin mal hatten, 2013 schon, dass man da vielleicht bundesweit eine Squad einrichtet, weil wir hatten das eigentlich mal in Berlin vor, aber haben dann gesagt, es lohnt sich nicht, das nur für Berlin zu machen, sondern das muss wirklich bundesweit passieren. Und da bräuchte diese Squad natürlich überhaupt auch mal irgendwelche Anhaltspunkte, was gehört jetzt da noch rein, was gehört nicht mehr rein. Weil ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche, was ja auch im Wiki passiert ist, irgendwelche Organisationssachen von irgendwelchen Wahlkampfsachen von 2011 oder so, die brauchen wir dann nicht mehr. Thomas, wir haben tatsächlich ein paar Wiki-Administratoren. Sei doch so nett und wende dich an die. Das ist unter anderem Gregory Engels, dem kannst du eine Mail schreiben. Und das vorschlagen. Und wenn du Leute weißt, die das machen würden, wäre das sicherlich sehr schön. Verbinde dich mit Gregory und schlag ihm das mal vor und schlag ihm auch die Leute dafür vor. Also das Problem, Thomas, ist tatsächlich, dass wir dafür keine Ressourcen haben. Das heißt, wenn, dann bräuchten wir tatsächlich jemanden, der das übernimmt. Dann kann es durchaus funktionieren, ansonsten sehe ich da schwarz. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich finde es irgendwo, müsst ihr mich auch verstehen, dass ich das irgendwo auch ein bisschen peinlich finde. Das verstehen wir sicherlich sehr gut. Ändern können wir es jetzt so mit der Manpower, die uns zur Verfügung steht, nicht. Wenn du was dran tun möchtest, freuen wir uns sehr, wenn du es tust. Alles klar, dann setze ich mich morgen oder übermorgen mit Gregory in Verbindung. Super, danke. So, dann mache ich nochmal das mit der implizierten Schließung der Rednerliste bis 21.40 Uhr. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie genau deine Uhr ist. Es wären nämlich nur noch 10 Sekunden. X-Wolf, ja, er hat es geschafft. Hey, ich hätte gern mal eine Frage. Wir haben gerade zwei bzw. drei aktuelle Themen in der Bundespolitik, jetzt nicht der Piraten, sondern allgemein. Bundespräsident zum einen, der ja aufhören möchte bzw. nicht weitermachen will. Dann haben wir irgendwie so einen Komiker in einem anderen Staat im Süden, der irgendwas erzählt jetzt von Blut seines Volkes, das durch irgendeine Abstimmung im Bundestag verletzt sei und die Leute, die im Bundestag sitzen, sind ja gar keine Türken mehr und solche Dinge. Wie steht ihr dazu? Du sagtest was von drei Themen, es waren nur zwei, aber okay. Also das mit dem Bundespräsidenten, ich war nie davon überzeugt, dass Gauck der Richtige für den Job ist, aber so what. Aber die Tatsache, dass er im Februar dass im Februar ein neuer Bundespräsident gewählt wird und da die Stimmen der Piraten unter Umständen eine Relevanz haben, eröffnet durchaus interessante Möglichkeiten. Wir arbeiten dran. Zum Thema zukünftiger Diktator vom Bosporus, da liegen die Nerven halt blank. Der kann mit Trollen nicht umgehen, das hat er inzwischen mehrfach bewiesen. Was will man da noch dick kommentieren? Ich befürchte, dass sich das über kurz oder lang in zwei Möglichkeiten entwickelt oder in zwei mögliche Richtungen entwickelt. Entweder der macht es nur so weit, dass das türkische Militär drei Möglichkeiten gibt. Entweder er macht es nur so weit, dass das türkische Militär nicht eingreift. Möglichkeit zwei ist, er hat das türkische Militär inzwischen so weit geschliffen, dass es nicht mehr eingreifen kann. Und Möglichkeit drei ist, es gibt eine Wiederholung aus den türkischen Verhältnissen, ich glaube der 70er und 80er Jahre, in denen es dazu kam, dass das türkische Militär die Regierung einfach für obsolet erklärt hat und die Macht übernommen hat und nach einer Übergangszeit dann wieder neue demokratische Wahlen ermöglicht hat, um das gefühlte Erbe von Atatürk zu stützen. Das sind die drei Möglichkeiten. Welche davon jetzt dann am Ende zum Tragen kommen, werden wir sehen. Das große Problem ist, dass da unglaublich viele Menschen darunter leiden. Und das ist eigentlich das, was die ganze Situation sehr, sehr schade macht, weil das nicht notwendig wäre. Die Türkei hatte eine funktionierende Demokratie, hatte einen Rechtsstaat, der im Großen und Ganzen durchaus unserem ebenbürtig war. Und man sieht, was passiert, wenn man jemandem zu viel Macht gibt, dann fängt er an, das System kaputt zu machen. Schade, aber ja, ist halt so. Ja, danke. Dann würde ich die dritte Sache, die hatte ich verpasst zu sagen, wäre, es gibt ja jetzt dann doch eine Erlaubnis, dass der NSA-Untersuchungsausschuss die BND-Spionage untersuchen darf. Aber noch zu dem Bundespräsidenten. Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal sogar jemand vorgeschlagen. Wollen wir sowas wieder tun? Nee, ich habe da es gibt da eine interessante Idee, aber zu der kann ich heute noch nichts sagen. Lass uns da mal in ein paar Wochen nochmal reden, weil das hier öffentlich und aufgezeichnet und nachvollziehbar und überhaupt mir hat da jemand eine interessante Idee vorgeschlagen, aber die muss man erstmal ausprüfen. Super, Toffi, kannst du ganz schnell weitermachen. Ich habe sonst eine Diskussion über Ideen, die nicht öffentlich gemacht werden, am meisten. Ich weiß sehr, sehr genau, was du meinst. Ja, Christoph Grüner ist da. Verdammt, jetzt kommen die auf einmal alle wieder. Nö, ich bin zum ersten Mal da. Ja, auch nochmal zum Thema Bundespräsident. Wer von uns dürfte denn zu dieser Versammlung hin, wo der gewählt wird? Ich weiß, das letzte Mal waren von den Berliner Piraten welche da, aufgrund dessen, dass sie dort im Abgeordnetenhaus sitzen. Sind die anderen Fraktionen auch vertreten oder wie funktioniert das? Ja, es werden ungefähr nach derzeitigem Stand 14 Piraten, also aus den verschiedenen Landesfraktionen, bei der Wahl dabei sein. Okay. So. Dann warte ich noch mal kurz eine Minute. Ich hätte durchaus noch eine Frage, ne? Ja, das musst du mir aber auch sagen. Wenn Leute nicht wieder runtergehen und wieder hoch, dann weiß ich sowas nicht. Nun gut, dann stell deine Frage. Also, erstmal um das klarzustellen mit dem SEO. Ja? Es geht nicht darum, dass ein SEO-Zauberer kommt und mal kurz SEO-Zauber auf die Bundeswebseite macht. Das bringt uns nichts, ja? Worum es geht, ist, dass bei der Erstellung der einzelnen Artikel auf dieser Seite, dass dabei auch die Felder für SEO ordnungsgemäß ausgefüllt werden, so wie Google und andere Suchmaschinen gerne den Content beschrieben haben wollen. Die wollen eine Wegweise haben, wie sie die Artikel auf piratenpartei.de finden. Und da geht halt eben auch das, was der Seko gesagt hat, ein bisschen in die falsche Richtung, weil man kann bei Google Trends, kannst du Piratenpartei eingeben, dann siehst du, dass der Suchbegriff Piratenpartei ein paar Spikes hat, aber ansonsten flatlined. Darum geht's aber bei dieser SEO-Sache nicht. Bei dieser SEO-Sache geht's darum, wenn sich jemand um das Thema das kommt halt im Anschluss daran. Wenn sich jemand für ein anderes spezielles Thema interessiert, also zum Beispiel Freifunk, Störerhaftung, was weiß ich, ja, dann, dass er dann in der Google-Suche, wenn er nach diesem Thema sucht, die Piratenpartei als Ergebnis bekommt und darüber dann auf unsere Webseite kommt. Nicht, dass der direkt nach Piratenpartei sucht. So, und die Frage ist, wir haben hier Leute, die sich durchaus damit auskennen. Das muss nicht ich sein. Also ich sehe hier zum Beispiel in Zuschauern Leute, die das durchaus können. Die wissen, wie das geht. Und worum es ginge, wäre einfach einen Kurs zu machen für die Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit, dass sie halt eben auch genau diese Sachen einmal geschult werden und verstehen, wenn ich jetzt so einen Text habe, dann muss ich schauen, dass das und das zu finden ist und dass ich dieses Feld ausfülle, damit mein Artikel eine möglichst hohe Reichweite generiert. Und wie war jetzt deine Frage? Die habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ja, ob ihr bereit seid, jemanden von den Experten, die ja durchaus in der Partei vorhanden sind, mal so einen Lehrgang wieder machen zu lassen. Es gibt hier jemanden, der hat schon 10, 20 von diesen Lehrgängen gemacht für vorhergehende ÖA-Gruppen. Du meinst zum Beispiel einen Vortrag über SEO auf der Marina Kassel, was wir schon letztes Mal erzählt haben, dass es den geben wird? Es braucht einen Lehrgang, eine richtige Ausbildung. Das, weißt du was, das ist schon mal ein Anfang und dann lass doch bitte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit das machen und stell den und den Vorschlag kannst du auch dort machen. Weißt du, es ist wirklich immer wieder dasselbe mit dir und es ist wirklich immer wieder das Gefühl, du versuchst uns vorzuführen. Ich mag nicht mehr. Ist doch gut. Per, dein Ansatz ist ja auch angekommen und wir werden uns da sicherlich mal Gedanken drüber machen. Danke. So, jetzt der Tensor. Keine Frage, nur eine kurze Anmerkung. Ich habe auch das Gefühl, dass der Vorstand hier eine gewisse Resistenz gegen Sachargumenten zeigt. Ja, nur mal so eine Anmerkung, auch was zum Nachdenken für die anderen Zuhörer. Was PR hier anbringt, hat Hand und Fuß. Und das sollte man das auch mal ein bisschen berücksichtigen. Auch wenn das, und wenn das anbringen muss, spricht das nicht dafür, für die Leute, die es eigentlich hören sollten. Danke. Der Punkt von PR ist ja eben auch angekommen. Ich denke mal aber, dass wir vorhin auch auf die Anfrage von Bambam schon dergestalt geantwortet haben. Von daher war der Ansatz von PR hier, gerne kann man Fragen stellen, aber meiner Ansicht nach nicht mehr notwendig, weil wir das schon verstanden haben und schauen werden, wie wir das entsprechend umgesetzt bekommen. Dankeschön. Eigentlich ist das eine ziemliche Unverschämtheit, Tensor. Du kommst hierher und erzählst mir, ich sei beratungsresistent und würde Argumenten von PR nicht die nötige Gewichtung geben. Sego, wollen wir uns kurz in den Tigerkäfig begeben? Da können wir uns mal persönlich unterhalten. Das möchte ich jetzt nicht gerne öffentlich machen. Nee, das hast du öffentlich gemacht. Und es funktioniert so auch nicht. Du kommst hierher, machst mich an und sagst dann, du möchtest nicht weiter drüber reden. Finde ich nicht okay. Finde ich einfach nicht in Ordnung. Das ist eine Bundesvorstandssprechstunde. Ich setze mich hier jeden Montag hin, um Fragen zu beantworten. Es gibt Leute, die kommen hierher, weil sie Fragen haben, die sie wirklich interessieren. Und dann gibt es Leute, die kommen hierher, um zu provozieren, um ihr ewiges Genörgel unterzubringen. Das kann ich auch akzeptieren. Auch Danny bekommt regelmäßig die Möglichkeit, seine Vorträge zu halten. Aber ich verwahre mich dagegen, mich dazu nötigen zu lassen, über jedes Stöckchen zu springen. es gibt einfach Dinge, die sind ausdiskutiert. Ich weiß, Danny findet die Art, wie ich mein Amt führe, zutiefst zu kotzen und er ist völlig der Meinung, dass er das viel besser und alle anderen das auch viel besser könnten. Das ist mir hinlänglich bekannt und ich habe keine Lust mehr, darüber weiter zu diskutieren. Und es ist auch Sinn. Danke. Und es ist auch sinnfrei, dann hierher zu springen und zu sagen, ja, aber Danny hat recht. Nein, Danny hat an dieser Stelle nicht mehr recht. Er hat alles, was er dazu sagen wollte, schon mehrfach vorgebracht. Wir haben diese Diskussion x-fach geführt. Das Ding ist einfach durch. Und er hat nichts geändert, obwohl er in der Sache recht hat. Das ist der Punkt. Das kannst du so sehen. Das ist dir völlig ungenommen. Tut nicht. Nein, das ist so. Weil wir die letzte Diskussion hier auch hatten, und zwar nach der Bundesufer-Sprechstunde gibt es ja immer den nicht informellen Teil, da haben wir uns ganz entspannt darüber unterhalten, da hat er auf PR, den ich übrigens gar nicht kenne, ja, einfach mal diese Sachargumente nochmal unterstrichen, da sind wir sehr ins technische Detail gegangen, ich bin selber Informatiker. Ich weiß, dass er im, ich sag mal, der Faktenlage nach Recht hat, und ich habe mich auch mal ein bisschen damit befasst. Es läuft zum Beispiel das PIVIC nicht auf der Piratenseite. Ich weiß nicht, wie die Statistik überhaupt aussieht. Ich wollte das wirklich auch mal gucken. Das PIVIC läuft aus guten Gründen nicht. Das hat was mit dem Datenschutz zu tun. Ja, dann sollte man aber die entsprechende Datenschutzseite, die das so hochjubelt, auch mal ändern. Und nicht die Leute auf Deutsch gesagt verblöden, wo dann eben drin steht, wir haben PIVIC, um eben dem Datenschutz Genüge zu tun. Soll ich den Link mal kurz reinstellen, dann könnt ihr euch das alle angucken. Also bitte die Sachen nicht verdrehen, ja. Bitte nicht. Nein, es ist in der Tat so. Also das gehört mit zu den Geschichten, die wir so. Also PIVIC können wir nutzen, aber nur sehr eingeschränkt. Tatsächlich, wegen des Datenschutzes. Und weißt du, wie gesagt, ich meine, es kann ja sein, dass dich das aufregt. Das Schlimme ist, die Leute, die es betrifft und die Leute, die daran arbeiten und die diese Geschichten machen, die sind jetzt alle nicht hier. Ja? Mit denen zu diskutieren, wäre eigentlich das, was da angebracht ist. Deswegen habe ich gesagt, eine Stunde bevor wir hier zusammensitzen, ist die Redaktionssitzung. Da wären diese ganzen Fragen und diese ganzen Punkte deutlich besser aufgehoben. Und stell dir mal vor, Esmeralda, genau das habe ich getan, mit einer schriftlichen Anfrage. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die dann ausgeht. Ja. Prima, dann läuft die Sache hier. Dann können wir den Punkt an der Stelle jetzt erstmal zu den Akten legen und gucken uns an, was am Ende dabei rausgekommen ist. Jo, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Anmerkung machen. Ich finde das echt eine Frechheit, wie hier mit den Leuten vom Bufo umgegangen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, die reißen sich hier Tag und Nacht für uns einen Arsch auf. Die Leute, das sind Leute, die wählt ihr jedes Mal wieder. Es ist nicht so, dass ihr die abwählt oder dass die nicht wiedergewählt werden. Das sind zum Beispiel Seko und Termi, weiß ich schon seit mindestens 2 Jahren, dass die im Bufo oder in irgendeinem wichtigen Amt sitzen. Und es gibt andauernd nur Ärger. Es wird andauernd nur diskutiert und das finde ich einfach nur schade. Wenn ihr ein Problem mit den Leuten habt, dann lasst sie gehen oder wählt sie nicht mehr, aber zieht hier nicht so eine Kacke ab, weiß ich nicht. Ich finde es echt schade, ich finde es echt traurig. Vielen Dank, Svenja. Aber ich glaube, das ist an der Stelle schon okay, weil die hier meckern, sind nicht die, die uns wählen, sondern das sind die, die uns gerne nicht hätten. Und von daher ist es schon okay. Ich kann ja nachvollziehen, dass es Frust produziert, wenn da jemand irgendwo ein Amt hat und du bist der Meinung, das, was er macht, macht er schlecht und andere könnten es besser. Aber hey, das ist dieses komische demokratische System. Es gibt Ende August einen neuen Bundesparteitag. Dort wird der Vorstand gewählt und dann werden wir sehen, was die Mehrheit in dieser Partei zum Vorstand sagt. Und bis dahin halten wir das einfach aus, dass der eine oder andere unsere Meinung an der Stelle nicht teilt. Aber vielen Dank, Svenja, für deinen Beitrag. Darf ich? Ja, du bist der Nächste in der Liste. Doch, Jürgen, grüß dich. So, also ich danke erstmal Svenja nochmal für das, was ich, dass sie mich bestätigt hat, weil es ist völlig egal, leider Gottes, in dieser Partei, wer da im BUFO sitzt. Es wird immer Leute geben, die einfach nur dagegen schießen, einfach nur um gegen irgendwas zu schießen. Ja, was ich, ist jetzt nur mal eine kleine Randkritik, was ich ein bisschen vermisst habe, ist vom BUFO eine Stellungnahme gewesen, als auf Sarah Wagenknecht die Torte geschmissen wurde. Ich weiß nicht mal als Pirat, ob da überhaupt auf der Webseite was irgendwie was erschienen ist, weil, wie gesagt, die Webseite, da geht keiner drauf. Ja, bloß ich hatte Seko auch über Twitter gefragt, ob er da jetzt irgendwie mal Stellung bezieht oder so. Da hätte ich mir echt ein bisschen mehr Power von den Piraten gewünscht, auch gerade vom BUFO. Weil sowas wäre für uns eigentlich ein guter Aufhänger gewesen. Weil das sind Leute, die gerade zu den Truppen zählen, die uns letztes Jahr glücklicherweise schon in Scharen verlassen haben. Ja, ich weiß, dass du mich danach gefragt hast. Ich tue mich da ein bisschen hart, weil das, was Wagenknecht vorher gesagt hat, halt tatsächlich für viele ihrer Anhänger, also jetzt nicht ihre als Person, sondern der Partei, ein Problem ist. Und nichtsdestotrotz ist die Art, jemanden mit einer Torte zu beschmeißen, ja, sei nicht böse, das ist einfach Kacke, das macht man nicht. Wenn es kein anderes Mittel gibt, um seiner Forderung oder seiner Haltung Ausdruck zu verleihen, dann ist es halt armselig, und deswegen ist es schwierig, das an der Stelle zu kommentieren. Und wenn mich nicht alles täuscht, war an dem Tag noch irgendwas anderes, was wichtiger war als Wagenknechts Dessert-Begegnung. Also von daher ja, ist es dann am Ende glücklicherweise für mich untergegangen, weil ich mich da eben gedrückt haben wollte. Sekor, ja. Ich habe ja, wie gesagt, das ist jetzt kein, ich will jetzt Sekor anpissen oder den Bufo oder nee, so. Nee, ich habe schon. Das Ding ist nur ganz, ganz dumm gelaufen, wenn Frau Beatrix von Storch Tatsache auf Facebook einen Kommentar veröffentlicht, sich solidarisch erklärt mit einer Frau Wagenknecht, dann ist diese Frau in dem Punkt mehr Demokrat als der Tortenwerfer. Das ist der Witz an der Sache. Und meine Partei kriegt es nicht hin, egal ob irgendwas wichtiger ist. Das war ein genialer Aufhänger, wo man sich hätte positionieren können. Und ich habe halt, also ich verstehe deine Meinung und ich verstehe den Punkt, habe aber für mich so das Gefühl, da kannst du nicht gewinnen, weil entweder du solidarisierst dich mit Wagenknecht und damit mit der von wie auch immer die Tussi heißt, oder du solidarisierst dich mit den Leuten, die von uns in Scharen weggelaufen sind und gesagt haben, die Piraten sind es wieder nicht. Also es gibt einfach so Diskussionen. Ja, ich habe ein Bauchgefühl dazu und ja, ich könnte dazu was sagen, aber ich weiß, egal was ich dazu sage, wir gewinnen nichts. Und das war so eine Situation. Und deswegen, Thomas, habe ich deine Anfrage gesehen und habe sie versucht, freundlich zu ignorieren. Hey, und damit, Bambam, wenn du ganz schnell bist, kommst du noch dran, weil es ist 21.59 Uhr und wenn eins wichtig ist, dann Pünktlichkeit. Also ich wollte nur sagen, also ich glaube nicht, dass der politische Diskurs jetzt über Tortenwerfen irgendwie ausgeführt wird. Also falls ich mich irren sollte, dann sag mir Bescheid, dass ich eine Kuchengabel mitnehme und zum BPD fahre. Nein. Ja, ja nein. ist okay. Nicht der Style, den ich bevorzugen würde. Wir wollten aber viel Torte essen. Ja, genau. Aber ich würde mich trotzdem gerne von den Kochkünsten von diversen Piraten überzeugen, aber wollen wir es nicht an die Wand malen. Gut. Jetzt ist es Punkt 22 Uhr und wir haben die Rednerliste leer. Dann ist es heute doch eine ganze Stunde geworden, aber passt. Prima, fein. Vielen Dank für die Moderation, Trophy. Immer wieder gerne. Gut. Dann ich sage auch danke. Tschüss. Ja, dann gehabt euch wohl, macht nichts kaputt, was wir noch brauchen. Bis nächsten Montag.